Wer kennt sie nicht? Die Gammelfleischskandale, die Skandale mit dem Sugarratkäse mit bakteriell verseuchtem Essen oder die Hilferufe verarmter Agrarbetriebe. Die Supermärkte gehören schon lange nicht mehr in die Kategorie der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, der Ort, wo die Hausfrau in 10 Minuten alles besorgen kann, was sie braucht. So hieß es damals in der Werbung. Heute lauern Gefahren in diesen Märkten, die unseren Konsum dominieren. Der Geschäftsführer von Walmart, der größten Supermarktkette der USA, verlangte sogar in 2002 von der Welthandelsorganisation, dass diese Dominanz unbegrenzt sein sollte. Einer, der ständig versucht, Verbraucher über die Gefahren und Fallen in den Supermärkten aufzuklären, sowie dessen Praxen genau verfolgt, ist Armin Wallet, ein Mitarbeiter der Verbraucherzentrale Hamburg und Verfasser vieler Ratgeber. Sie müssen sich vorstellen, dass in Deutschland ungefähr knapp 90% des Handels über 5-6 große Anbieter läuft. Ja, das ist Aldi, die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland, das ist Rewe, Edeka und die Metro. Ja, man kann nur bei diesen 5 Supermärkten einkaufen. Dann haben wir vor allem in dem Bereich, wenn es direkt um die Produktion, um die landwirtschaftliche Produktion geht, haben wir nur wirklich relativ kleine Molkereien oder gar Landwirte auf der anderen Seite gegenüberstehen. Und da entsteht natürlich eine enorme Nachfragemacht, wo dann die Händler, ja, die Produzenten sehr schnell gegeneinander ausspielen. Tiefpreise werden von uns den Konsumenten verlangt und dadurch wird immer weniger an landwirtschaftliche Anbauer und Betriebe gezahlt. Man muss sich also nicht wundern, dass keiner mehr genau auf die Qualität schaut, sogar bei den sonst so angepriesenen Bio-Lebensmitteln. Das bestätigte mir in Großbritannien ebenso die auf Bioanbau spezialisierte Landwirtin Majori Stein von Eden Farms. Stein hatte sich vor einigen Jahren entschieden, nicht mehr wie zuvor die großen Supermärkte zu beliefern. Ihre Erfahrungen sind nach Angaben einiger Landwirte, mit denen ich persönlich gesprochen hatte, markttypisch. They were trying to get those lettuce for just for nothing. I mean, it was. Die Supermärkte versuchten, den Salat von uns fast umsonst zu bekommen. Das war einfach nur noch abartig. Wir entschlossen uns, nicht mehr mitzumachen und augenblicklich wurde mit uns nicht mehr gehandelt. Wenn man als Anbauer nicht mehr den neuesten Niedrigkaufspreis der Supermärkte akzeptieren möchte, lassen sie sich einfach fallen, genau wie eine heiße Kartoffel. Die ganze Zufuhr läuft nur noch über große, gigantische Firmen ab. Was die wollen, ist, heute 2 Millionen Salate mit einem ergebenen Ja verlangen zu können. Und als Antwort wollen sie dann nur Ja, kein Problem hören. Das ist es, was wir nicht mehr mit uns machen lassen. Give me 2 Millionen lettuce today and they say, yeah, no problem. And I want them cheap. Yeah, that's all right. So, no, we don't do that anymore. Unethisch ging es auch bei Non-Food-Artikeln zu. So wurde beispielsweise Lidl durch die Verbraucherzentrale Hamburg erfolgreich vor Gericht geführt. Die Anklage lautete, den Verbrauchern ein unwahres Bild der Waren vermittelt zu haben und zu behaupten, ein Ort des fairen Handelns zu sein. Armin Wallet war mit der Verbraucherzentrale Hamburg einer der Hauptkläger. Zum Teil unmenschliche Arbeitsbedingungen, zum Beispiel Lohnabzüge als Strafmaßnahmen, das alles passt nicht zu dem, wie sich Lidl gibt. Unter dem Stichwort Verantwortung geben sie sich raus, dass sie wirklich soziale und ökologische Belange stark berücksichtigen. Das ist nach unseren Untersuchungen hier nicht der Fall und deshalb haben wir sie verklagt, denn dieses Social Washing oder auch Greenwashing, was jetzt sehr gerne benutzt wird, um nachhaltig und besonders sozial dazustehen, das muss genau unter die Lupe genommen werden. Es stellt sich also die Frage, ob uns Konsumenten überhaupt noch Wege frei sind, dem zu entkommen. In den USA wuchs seit den 70er Jahren ein Modell an, das im Lebensmittelbereich sonst eher vom Aussterben bedroht war. Mitten in New York gründeten einige enthusiastische Studenten im Jahre 1973 den Park Slope Kooperativen Supermarkt. Anders wollte man es machen. Von Farmen direkt Waren bestellen, ohne Zwischenhändler. Und mit gerechten Preisen für die Anbauer sowie für die Kunden. Alle Mitarbeiter sollten umsonst arbeiten und der Preis der Waren sollte sich dadurch senken. Aus dem kleinen Tante-Emma-Laden mit nicht mehr als ein Dutzend Mitgliedern ist heute ein Riesenmarkt geworden mit über 15.000 Mitgliedern und einer Warteliste für weitere. Bis zu 30% permanent billiger als anderswo kriegen die Leute dort den Großteil der verkauften Waren. Ann Herpel arbeitet im Managementkomitee dieses Supermarktes und gab mir über das Telefon einige Auskünfte. We are not open to the public. Everyone who shops here works here. Unser Supermarkt ist der allgemeinen Öffentlichkeit nicht zugänglich. Alle, die hier einkaufen, arbeiten hier. 78% unserer Arbeit verrichten unsere eigenen Mitglieder in fast 3 Stunden alle 3 bis 4 Wochen. In einem herkömmlichen Supermarkt stellen die Arbeitnehmer einen der größten Unkostenanteile dar. Aber unsere Mitglieder decken den Großteil dieser Kosten. Wir haben keinerlei Verlangen von unseren Mitgliedern, bei ihren Einkäufen, bei der Bezahlung mehr zu verlangen oder daraus Profit zu machen. Zusätzlich gibt es bei uns ein ganz starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Alle verstehen, dass dies ihre Coop ist, weil sie im Management mitbestimmen können, sowie bei der Produktauswahl. Man geht miteinander freundlich um und arbeitet in Teams. Die Menschen lernen sich kennen und bilden Kameradschaften. Vor kurzem brachte es jemand mir gegenüber auf diesen Nenner. In einem normalen Supermarkt fragen die Konsumenten irgendjemanden in einer roten Weste um Auskunft. Aber hier drehen sie sich zur Person nebenan und fragen einfach, sag mal, weißt du, wo dieses oder jenes Produkt liegt? Oh ja, ich habe das erst letzte Woche einsortiert. Es gibt hier also viel mehr zwischenmenschliche Kommunikation. Die Kostensenkung, das Zusammengehörigkeitsgefühl und die zwischenmenschliche Kommunikation sind also einige der Merkmale dieses Modells, was den herkömmlichen Supermärkten angeblich heute fehlt. In der ersten modernen Lebensmittelkooperative der modernen Welt, im englischen Rochdale, gab es zur Gründung im Jahre 1844 noch ganz andere Gründe, eine Koop aufzustellen. Eine Gruppe von Arbeitnehmern wollte nicht mehr beim Einkaufen mit schlechter Ware um ihr hart verdientes Geld noch um ihre Gesundheit gebracht werden. Deshalb begann diese erste Kooperative, Butter, Zucker, Mehl und Haferflocken sowie Kerzen direkt für sich selber zu beziehen und weiterzuverkaufen. Was damals galt, gilt aber auch heute noch. Ebenfalls in England und einzigartig auf der Welt hat sich eine gemeinnützige Organisation mit dem Namen Sustain, was so viel wie Aufrechterhaltung bedeutet, dem Thema der Lebensmittelkooperative gewidmet. Mit Informationen und Beistand hilft Sustain Menschen, Lebensmittelkooperativen auch heute noch zu gründen. Die damit Beauftragte ist Marisa Bussano. Es gibt eine ganz spezifische Definition. In den meisten Ländern ist eine Kooperative eine Gruppe, die den Mitgliedern gehört. Außerdem gibt es Konsumkooperativen und Arbeiterkooperativen. In England wird der Begriff eher lose benutzt und bedeutet meist nichts anderes als eine Gemeinschaft von Konsumenten, die versuchen, bestimmte Lebensmittel billiger zu beziehen. Dabei muss es nicht immer eine formell gebildete Kooperative sein. Viele laufen relativ informell. Generell werden sie durch ehrenamtlich arbeitende Gemeinschaftsmitglieder vertreten. Jeglicher Profit geht direkt in die Verwaltung der Lebensmittelkoop. Weil die Mitglieder gemeinsam bestellen, können sie direkt bei Anbauern oder Großmärkten zum Direktwarenpreis statt des Endverkaufspreises einkaufen. Genau wie bei Park Slope in New York erspart also die ehrenamtliche Arbeit die Gehaltskosten. Aber können diese Lebensmittelkooperativen tatsächlich mit normalen Supermärkten und insbesondere mit Aldi, Netto und Lidl mithalten? Die meisten Kooperativen seien eher auf dem Land oder in Gegenden ohne große Supermärkte zu finden. Marisa Bussano wendete aber auch ein, dass Supermärkte nur so tun würden, als seien sie billig. Zwar würden Kartoffeln, Bananen und Karotten absichtlich mit Verlust verkauft, aber bei den übrigen Lebensmitteln sei es anders, da sich durch die Zwischenhändler, durch die Zwischenlagerung und durch die Verpackung sämtliche Lebensmittel und insbesondere das Gemüse sehr verteuere. Zusätzlich würden natürlich Supermärkte versuchen, so viel Gewinn wie möglich zu machen. In vielen Fällen sind dies Milliardenbeträge, wie im Fall von Tesco, dem größten Supermarktkonzern Großbritanniens. Nahezu gegensätzlich der Finanzkrise und der steigenden Ölpreise florierte dieser Supermarkt. Trotzdem wachsen nach Angaben von Sustain und Ann Herpel vom Park Slope in New York immer mehr Kooperativen. Nicht nur in den USA und in England, sondern auch in vielen anderen Ländern. Im Süden Londons hat sich eine Lebensmittelkooperative 15 Jahre lang trotz der Konkurrenz halten können. Die Fair Share Food Kooperative ist ein unscheinbarer und versperrter Laden an einer ruhigen Hinterstraßenecke. Kevin, einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter, war seinem Aussehen nach mit Irokesenhaarschnitt und Piercings ein klassischer Repräsentant der sogenannten Londoner Alternativszene. Er passte in den etwas dunklen, aber sehr sauberen Laden, voll mit Behältern und Tonnen, und auch zwischen den politischen und Ökoprojektplakaten und Aufrufen, die an der Wand hingen. The Corpse is 18 years old. Es gibt uns nun seit 18 Jahren. Jeden Freitag arbeite ich hier 4 Stunden. Jeder von uns hat eine andere Aufgabe. Ich selber bin hier, weil ich von politischen Kampagnen genug hatte. Ein Freund von mir fragte, ob ich schon mal daran gedacht hätte, hier zu arbeiten. Ich sah es mir also an und dachte, super, hier kann ich politisch arbeiten, ohne in einem Finanzkomitee sitzen zu müssen oder darüber nachzudenken, welches T-Shirt wir jetzt drucken lassen. Wir sehen unsere Hauptfunktion darin, qualitativ gute pflanzliche Biowaren billig zu verkaufen. Bio ist ja normalerweise eher teuer, aber da wir hier alle ehrenamtlich arbeiten und zum Endpreis gerade nur so viel dazu verlangen, damit wir Strom und Gas bezahlen können, sind wir oft billiger als die Supermärkte. Ich finde, dass das bemerkenswert ist, gerade wenn man bedenkt, wie Supermärkte oft weniger verlangen als das, was sie bezahlen. Wir sind aber fast immer billiger als Reformhausläden. Angefangen hat es einst mit einer Hausbesetzung, aber heute werden wir sogar von der Londoner Lokalbehörde als gemeinschaftsfördernde Institution unterstützt und zahlen eine sehr niedrige Miete. Bevor ich Fair Shares verlassen hatte, kaufte ich 500 Gramm Bio-Haferflocken. Man fülle die Ware selber mit Hilfe einer kleinen Schaufel aus einem Riesencontainer in einen am besten selbst mitgebrachten Behälter oder eine selbst mitgebrachte Tüte, wiegt es dann, notiert den Preis wiederum selber auf einen Zettel. Vor dem Zahlen muss dann der Käufer oder die Käuferin erneut selber den Gesamtpreis ausrechnen. Dem Kunden wird hier ganz blind vertraut. Kevin meinte, er und die anderen an der Kasse wüssten ungefähr, was es kosten müsse. Manchmal frage man nach, nochmal nachzurechnen, aber es sei bisher nur ein einziges Mal in der Geschichte der Coop geschehen, dass man betrogen wurde. In diesem Fall hätte die Coop einfach die Ware zurückverlangt. Alles ganz einfach. Keine Sicherheitsdetektive, keine Überwachungskameras, keine Verpackung oder mit Wachs polierten Äpfel. Der Mensch als solches voller Vertrauen im Mittelpunkt, mitten in der Großstadt. Einkaufen darf hier übrigens jeder, Mitglied oder nicht. Für manche wohl genial und für andere unglaublich alternativ, gerade mit den politischen Plakaten an der Wand. Wer sich nicht in einen solchen Alternativladen trauen möchte, kann seit neuestem in der Stadtmitte von London in einer anderen Kooperative, einem kooperativen Supermarkt nach dem Modell vom Park Slope, einkaufen. Der People's Supermarkt, so heißt er, will bewusst kooperativ und ethisch handeln, aber trotzdem sich von dem Image der politischen Kooperative distanzieren, indem er wie ein herkömmlicher Supermarkt aussieht und operiert. Alle können hier einkaufen, aber Mitglieder, die freiamtlich mitarbeiten, kriegen einen 10% Rabatt auf alles. Aufsehen erregte der People's Supermarket vor allem durch eine vierteilige Fernsehdokumentation und eine darauf folgende Kurzvisite des britischen Premierministers David Cameron. Shanta Mayanandi ist eine der 1000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Im Alltagsleben ist sie Nachhaltigkeitsjuristin und Gründerin der UNESCO-preisgekrönten Ideenfabrik Finding Sustainia. Bei einem Rundgang durch den People's Supermarket erzählte sie mir, warum sie diesen unterstütze. Sie begann mit einem Hinweis auf die Wegwerfgesellschaft und die Verschwendung von Nahrungsmitteln und wie der Chefkoch Arthur Potts-Dawson, dessen Idee der People's Supermarket war, auf das weniger Wegwerfen besonders achte. Arthur, einer der Mitgründer, hat einen sehr, sehr interessanten Umgang mit Müll. Also viele Lebensmittel werden bei uns auch sowohl hier als auch in Deutschland weggeschmissen und das passiert oft unnütz. Und was er gemacht hat, ist, dass er einfach all die Lebensmittel, die vielleicht, also zum Beispiel ein Apfel, der ein bisschen zerdeutscht ist und nicht mehr weiterverkauft werden kann, hat er zum Beispiel zu einem Apfelkuchen gemacht und der wird dann weiter an Kunden verkauft. Und das ist etwas, wovon sich viele andere Supermärkte durchaus eine Scheibe abschneiden könnten. Und auch wir Konsumenten, nämlich auch ich, habe viel zu oft Lebensmittel weggeschmissen, weil ich nicht genau wusste, was ich damit machen soll, wenn es halt nicht mehr ganz so schön aussieht. Und da habe ich definitiv was gelernt. Sollen wir mal reingucken? Ja, sehr gerne. Wir gehen jetzt hier rein. Das Gemüse begrüßt uns hier gleich. Ist das hier ganz normales Gemüse? Also, wie Sie selber sehen, es ist hier eine unglaubliche Auswahl. Es ist auch alles sehr schön präsentiert. Brokkoli sehe ich hier und Maiskolben. Naht und es gibt hier Fenchel, Artischocken. Das sieht man eigentlich so in einem normalen Supermarkt selten, also so groß aufgelegt, eher auf dem Markt. Ne? Ja genau, das hat was sehr Marktähnliches. Und wenn Sie hier auf die Äpfel schauen, was sehr interessant hier ist, dass der Supermarkt oft Initiativen startet, zum Beispiel fahren dann mehrere Mitglieder zusammen aufs Land, zum Beispiel nach Kent, und dann pflücken sie eigenhändig Äpfel, die dann sehr günstig hier weiterverkauft werden. Hast du das auch schon gemacht? Leider nicht, ich hatte zu viel zu tun, aber an sich hätte ich das schon gern mal mitgemacht. Das heißt, das ist Teil von dieser freiwilligen Arbeit, die die Mitglieder hier leisten. Also sie ernten auch, sie arbeiten hier im Laden. Ich sehe da hinten Mitglieder, die an der Kasse arbeiten. Da hinten ist eine Küche. Sie haben schon mal in der Küche gearbeitet, haben Sie mir auch gesagt. Ja, also dieser Arthur ist ja ein bekannter Koch. Ja, der hat auch, wie nennt sich das, das Elkenhaus, das ist auch ein nachhaltiges Restaurant bei King's Cross, gründet. Also er setzt sich schon sehr stark mit Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit im Essen vor allem auseinander. Um nochmal zu den Äpfeln zurückzukommen, das sind nicht Dinge, die regelmäßig passieren, es ist mehr, dass ein gewisses Bewusstsein und eine gewisse Medienwirksamkeit auch mit ein Ziel ist. Also die Leute sollen einfach mal mit eigenen Händen Äpfel gepflückt haben. Es geht nur darum, dass man einmal einen gewissen Impuls bekommt, wie das eigentlich funktioniert. Also ich zum Beispiel wusste auch nicht, wie lange es dauert, bis ein Apfel oder eine Kartoffel überhaupt auf meinem landet. Also diese ganze Ernte, die Aufbewahrung, der Transport, das sind alles Dinge, die wir vergessen. Und wenn wir die mit einbeziehen, dann schmeißen wir die Dinge vielleicht auch nicht ganz so schnell weg. Also es geht um nicht wegschmeißen und selber ernten. Ich sehe hier auch ganz normale Sachen, das ganz normale Toastbrot, das ich hier auch in einem normalen Supermarkt finde. Also es ist irgendwo auch normaler Supermarkt, ne? Natürlich, also hier gibt es die ganzen Basics, die man so braucht für den Alltag. Wir gucken hier gerade, ist die Süßigkeiten. Ich muss natürlich sagen, ich sehe hier auch die Fairtrade Bio-Schokolade, aber unten drunter ist die ganz normale, die, sagen wir mal, aus eher zweifelhaften Hintergründen kommt. Ja, Arthur hat mal gesagt, dass es hier nicht nur um Bio geht, weil das etwas ist, was sich nicht viele leisten können, sondern einfach nur darum, dass Menschen einen gewissen Bezug zu Essen haben. Mir persönlich, dadurch, dass ich mich sehr stark damit beschäftige, finde ich, Schokolade sollte auf jeden Fall Fairtrade sein, weil es sonst aus einem zweifelhaften Hintergrund kommt. Ist es denn jetzt so im Endfazit wirklich die Lösung für die Zukunft? Lauter kleine Supermärkte, die lokal beziehen, die ökologisch einkaufen geguckt wird, wo das Essen herkommt. Ich glaube nicht, dass es die Zukunft ist, denn es wäre vermessen zu meinen, dass das hier den großen Teil der Bevölkerung überall auf der Welt füttern kann. Ich denke, die Zukunft liegt in einem Kompromiss, in dem es kleine Geschäfte gibt, also noch kleiner als das, dann noch größere als das, Supermärkte. Was ich aber auf jeden Fall sagen würde, ist, dass man sich in gewisser Hinsicht auch als großer Supermarkt ein bisschen was abschauen könnte. Also zum Beispiel, dass man auch darauf achtet, dass nicht so viel weggeschmissen wird, dass es nicht 3 für 2 gibt, sondern dass man Produkte mal als Werbeaktion nur für die Hälfte verkauft. Also das sind so Sachen, die den Konsumenten dann dazu, also der sanft dahin leiten würden, nicht zu viel zu kaufen, damit es hinterher auch nicht weggeschmissen wird. Der People's Supermarket ist also nach den Aussagen von Maya Nandis nur eine Teillösung. Auch die lokale Bevölkerung um den People's Supermarket herum sieht das wohl so, da viele der ärmeren Anwohner die suggerierte Supermarktlösung bis auf saisonbedingte Schnäppchen meist als überteuert halten, trotz des Rabattes für die Mitgliedschaft. Auf lokalen Bauernmärkten in London zum Beispiel gibt es Gemüse aus dem Direktanbau, ebenfalls moralisch und ethisch, oft in Bioqualität, fast um 20-30% billiger als im People's Supermarket. Und auf gewöhnlichen Märkten, natürlich ohne Bioqualität und ohne die Moral, um fast die Hälfte. Die Leitung des People's Supermarket argumentiert, dass sich das Preis-Leistungs-Verhältnis mit zunehmenden Mitgliedern stark verbessern würde. Tatsache ist jedoch, dass der kooperative Supermarkt in London es schwer fand, seine Mitgliedschaft nach der Gründung letzten Jahres schnell zu erhöhen und durch hohe Mietkosten er immer wieder um sein Überleben kämpfen muss. Nach den Angaben von Sustain ist es noch nicht ganz klar, ob das kooperative Supermarktkonzept den kleineren Lebensmittelkooperativen tatsächlich überlegen ist. Die kleinen Kooperativen sind im Gegensatz immer billiger. Wer also etwas regelmäßig beziehen möchte und noch ein paar Leute aus der Nachbarschaft dafür begeistern kann, sollte sich durchaus überlegen, ob eine kleine Lebensmittelkooperative nicht eine ideale Lösung wäre, Produkte ausgesuchter Quellen direkt, regelmäßig und frisch zu beziehen und insbesondere eben billiger als irgendwo sonst. Alle Kooperativen dieser Art, größer oder kleiner, haben ein direktes Verhältnis zu den Produzenten und alle wollen Ausbeutung und unfaires Handeln meist unbedingt vermeiden. Entscheidungen werden kommunal und demokratisch und lokal vor Ort getroffen. Profit dient einzig und allein der Kostendeckung. Werden nun diese Lebensmittelkooperativen den herkömmlichen Supermarkt austilgen? Wohl kaum. Aber die Einkaufskooperativen, die Direktzulieferung, die Bauernmärkte, auch die kooperativen Supermärkte, ja sogar dasselbe Anbauen. Das alles erweitert die Vielfalt und erhöht die Nahrungsqualität und reduziert die Verschwendung. Letztendlich sind Lebensmittelkooperativen auf alle Fälle Bestandteil eines langfristigen Umdenkens im Lebensmittelkonsum, an welchem zumindest ein Teil der Bevölkerung teilhaben möchte. Auch bei meinen Bio-Haferflocken habe ich mich eigentlich ein bisschen besser gefühlt, obwohl es die gleichen Haferflocken waren wie die aus dem Supermarkt. Aber irgendwie haben sie besser geschmeckt. Guten Appetit. Aus London, Daniel Silberstein.